Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Loschwitz, 8. August 1791. Leider habe ich nunmehr durch Herrn von Pape und durch den Brief deiner Frau die entscheidende Nachricht, dass du nicht zu uns kommst. Ich kann die Gründe nicht beurteilen, warum du eher, als du vermutetest, wieder in Rudolstadt sein musst, und traue deiner Versicherung, dass es für dieses Hindernis kein Gegenmittel gibt, dass du und die Deinigen noch nicht ganz wiederhergestellt sind, ist für mich kein befriedigender Grund. Auch den Anfang der Genesung sieht man gern, doch jetzt ist alles Reden und Schreiben darüber vergeblich. Ich habe mir schon manches versagen müssen. Diese Hoffnung aufzugeben wird mir nicht leicht, aber es soll so sein. Herrn von Papes Bekanntschaft hat mir Vergnügen gemacht. Er ist ein gebildeter und denkender Mann, der einen feinen Geschmack und nicht gemeine Kenntnisse zu haben scheint. Schon sein Äußeres nimmt für ihn ein. Nach seinen und des Grafen Hofmannsegg Äußerungen ist dir das Karlsbad doch wohl bekommen, und wir haben einen neuen Beweis, dass du wegen der Lunge nichts zu fürchten hast. Wegen deines grafschen Bildes hast du mir nicht geantwortet, schreibst du mir nichts darüber, so bleibt es bei der Abrede, die ich mit Graf genommen habe. Er macht das Bild fertig, schickt es an Frauenholz und Müller sticht es, aber das Bild kommt wieder zurück und ich behalte es, bis du selbst darüber anders disponierst. Mit dem Ochsensterner bin ich bald zustande. Der Mann verdiente wirklich eine eigene Biografie. Schade, dass ich einiger Quellen nicht habhaft werden konnte und das Göschen wegen des Raums und ich wegen der Zeit so eingeschränkt bin. Herr von Pape sagt mir, dass du wieder Lust zum Geisterseher hast und dass du den Winter nicht nach Jena gehen willst. Mir sollte es sehr lieb sein, wenn du jetzt wenigstens etliche Monate für die Dichtkunst leben könntest. Ist es dir nicht möglich, mir von deinen Stanzen aus der Aeneide einige abschreiben zu lassen? Vergebens hoffte ich, etwas davon in der Thalia zu finden. Was sagst du zu Sacontala? Goethe, dächt ich, hätte auch ein gut Teil zu viel davon in dem Epigramm gesagt, das in der deutschen Monatsschrift steht. Gott bewahre uns nur vor Nachahmern. Das dramatische Publikum wird mir jetzt sehr verächtlich. Kotzebue verdrängt jetzt fast alle andere Stücke und man hat kein Arges dabei. Wehe dem, der für solche Menschen arbeitet. Lebe wohl und bitte deine Frau, mir fernere Nachrichten von dir zu geben, wenn du nicht schreiben kannst. Minna und Dorschen grüßen herzlich, deiner Frau und Schwägerin viel Freundschaftliches von uns. Dein K.